Es wurden aber die Ephraimiten aufgeboten, sie zogen nordwärts und sprachen zu Jephtha: Warum bist du in den Kampf gegen die Ammoniter gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir zögen? Nun wollen wir dein Haus über dir in Brand stecken. Jephtha erwiderte ihnen: Ich und mein Volk lagen in harter Fehde mit den Ammonitern, da rief ich euch an, aber ihr errettetet mich nicht aus ihrer Gewalt. Als ich nun sah, dass du mir nicht beistehen wolltest, setzte ich mein Leben daran und zog gegen die Ammoniter, und Jahwe gab sie in meine Gewalt. Was zieht ihr also heute gegen mich heran, um mich anzugreifen? Und Jephtha bot alle Gileaditer auf und griff die Ephraimiten an, und die Gileaditer brachten den Ephraimiten eine Niederlage bei. Sie hatten nämlich gesagt: Ephraimitische Flüchtlinge seid ihr, Gilead liegt inmitten Ephraims, inmitten Manasses. Und die Gileaditer besetzten die Jordanforten nach Ephraim zu. Wenn dann die ephraimitischen Flüchtlinge riefen: Lasst mich übersetzen, so fragten die Gileaditer den Betreffenden: Bist du ein Ephratiter? Antwortete er: Nein. So geboten sie ihm: Sage einmal Schibboleth. Sagte er dann Sibboleth, weil er nicht darauf achtete, es richtig auszusprechen, so ergriffen sie ihn und hieben ihn an den Jordanforten zusammen. So fielen damals aus Ephraim 42.000. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre. Dann starb Jephtha aus Gilead und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Nach ihm richtete Ibzan aus Bethlehem. Dieser hatte 30 Söhne und 30 Töchter, gab er nach auswärts und führte seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts zu. Er richtete Israel 7 Jahre, dann starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Nach ihm richtete Israel der Sebulonit Ilon, dieser richtete Israel 10 Jahre. Dann starb der Sebulonit Ilon und wurde in Ayalon im Lande Sebulon begraben. Nach ihm richtete Israel der Piratonit Abdon, der Sohn Hillels. Dieser hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eselsfüllen ritten. Er richtete Israel 8 Jahre, dann starb der Piratonit Abdon, der Sohn Hillels, und wurde in Piraton im Land Ephraim auf dem Amalekitergebirge begraben.